herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geldlehre. Der Podcast mit Philipp Pönisch und Nick Stieglitz. Erfahre alles, was du wissen musst, damit dein Geld nicht leer ausgeht. Ob Anlageklassen, Investmentstrategien oder aktuelle Wirtschaftsthemen. Wir bringen Licht ins Dunkle. Geldlehre, das Original. Und nur echt mit Doppel-E. Hallo und herzlich willkommen zur 71. Folge Geldlehre. Mein Name ist immer noch Philipp Pönisch und mit mir dabei ist Gott sei Dank immer noch der einzigartige Nick Stieglitz. Moin, moin aus Schwerin MV nach Bünde NRW. Hallo Nick. Hallo Philipp, ja schön dich mal wieder zu sehen und zu hören. Ja, zumindest in diesem Format, ne? Also zwischendurch gab es ja schon die eine oder andere Nachricht. Wir haben eine pickepackevolle Sendung für euch. Wir wollen wieder das ganze große mystische Thema Börse in den Alltag übermitteln. Wir wollen es transferieren, wir wollen es greifbar für euch machen. Und dafür ist extra der liebe Nick für euch nach Amerika geflogen. Und davon werden wir gleich berichten. Wir haben aber auch noch ein paar andere Themen. Nick, zum Beispiel, ich weiß, du guckst immer nicht genau auf solche Zahlen, aber weißt du eigentlich, mein lieber Nick, uns gibt es jetzt seit über 3 Jahren. Happy Birthday, ja. Nachträglich. Ja, herzlichen Dank, hätte ich gar nicht gedacht. Also ich war gedanklich mal so, ja, haben wir eigentlich schon 2 Jahre rum, aber gefühlt kommt es mir mit dir vor wie 20 Jahre, aber dass das jetzt echt schon 3 Jahre sind, Wahnsinn. Cool, ja, freut mich. Glückwunsch zurück. Ja, danke. 5. Oktober 2021 sind wir aus dem Ei geschlüpft. Und jetzt, ich weiß noch, damals hatten wir gedacht, was wollen wir denn erzählen? So, okay, wir erzählen mal ein bisschen, was sind Aktien, was sind Fonds. Dann haben wir 2 Folgen und dann ist Schluss. Ja, und jetzt gucken wir auf 71 Folgen Geldlehre zurück, wobei 71 ja nicht ganz stimmt. Wir haben ja haufenweise Doppelfolgen, dann noch Spin-offs mit Einzelaktien und so weiter. Es ist ja viel, viel mehr. Aber es ist wirklich eine schöne Geschichte. Ich bin da ganz doll stolz drauf und es macht mir immer noch Spaß. Ja, in der Tat. Also ich hätte es nicht gedacht wirklich, dass sich unsere Zwangsehe zu sowas entwickelt. Aber ja, mir macht es auch Spaß. Also wir können auf jeden Fall noch mindestens 3 Jahre weitermachen, würde ich sagen. Ja, ich hoffe es. Ich hoffe es. Wir werden die Börsen und die Märkte geben uns ja immer neues Futter. Ja. Das hätte ich ja gar nicht gedacht. Aber das ist ja wirklich so. Es wird nicht langweilig. Also zumindest ist das auch das Feedback, was wir von euch bekommen. Also solange ihr uns da nicht veräppelt, scheint es ja interessant zu sein, was wir zu erzählen haben. Und uns macht es Spaß, wenn es euch auch ein bisschen Spaß macht. Ich glaube, dann ist doch für alle gut. Ja, überleg mal, Nick, was in diesen 3 Jahren, wenn man mit unserem Podcast das Thema Geldanlage gestartet hätte, dann hätte man erstmal grundsätzlich gerade, wenn man so einen Sparplan gemacht hätte, ein ganz gutes Depot, würde ich mal tippen. Ja, ganz gute Entwicklung. Aber überleg mal, was da alles passiert ist. Wir sind aus Corona ausgekommen, dann hatten wir das Thema Ukraine, dann hatten wir Zinsen, wir hatten wahnsinnige Inflationsthemen, wir hatten Einbruch der Anleihenfonds, wir hatten das Comeback von Laufzeitfonds, wir hatten DAX-Höchststände, also ich habe bestimmt jetzt ganz viel vergessen. Also in diese 3 Jahre sind ja Ereignisse passiert, die reichen für ein Jahrzehnt eigentlich. Ja, also ich glaube, also ich gefühlt würde ich auch sagen, also ich bin jetzt seit ungefähr 20 Jahren an der Börse unterwegs und manchmal trügt einem ja natürlich das Gefühl, aber ich würde schon behaupten, das, was wir die letzten 3, 4, 5 Jahre so hatten, das ist schon sehr, sehr viel und sehr, sehr ungewöhnlich. Und trotzdem stehen wir gerade alle da und uns geht es eigentlich fast allen gut. Also alle, die investieren oder investiert sind, die ja das eine oder andere Tief auch mitgemacht haben die letzten Monate und Jahre. Im Moment liegen wir uns ja alle relativ freudig in den Armen, weil es sieht doch ganz gut aus. Also das ist ja auch so eine gewisse Botschaft zu sagen, wir haben eine richtig beschissene Phase gehabt die letzten Jahre, die ja auch immer noch nicht so richtig vorbei ist mit den ganzen Kriegen und Problemen auf der Welt. Und trotzdem machen die Märkte das, was sie schon immer gemacht haben. Sie wollen nach oben gehen. Und ob das jetzt nochmal einen Knick gibt, die Frage haben wir ja auch ständig jetzt noch im Kundenkreis. Was ist jetzt mit den Präsidentschaftswahlen? Was machen die Leitzinsen? Wir haben ja genug Themen. Ne? Wir wollen ja auch gar nicht über Israel und sowas sprechen. Also von daher, wir wissen es nicht, ob es nochmal runtergeht. Aber jeder, der das seit einem Jahr erzählt, das muss ja jetzt runtergehen und dann an der Seitenlinie geparkt hat, der hat jetzt mal ganz schön Rendite liegen lassen. Und das ist ja auch so die Kernbotschaft, die wir vermitteln wollen. Eigentlich sollte man einfach immer investiert sein und dann in den meisten Fällen laufen die Börsen gut und wann sie mal schlecht laufen, das kann keiner vorhersehen, das wissen wir alle nicht und das muss man dann einfach auch mal durchhalten, vielleicht mal ein bisschen nachinvestieren, aber wichtig, investiert bleiben und nicht versuchen, da irgendwie Vorhersagen zu treffen, weil die Glaskugel hat, soweit ich weiß, keiner von uns, da sollte man es auch gar nicht erst versuchen, das heraufzubeschwören. Also du hast eben gesagt, wir wissen nicht, ob es wieder runtergeht. Ich glaube, du meintest, wir wissen ganz genau, dass es irgendwann runtergeht und dass wir das aber auch brauchen. Und diese großen Korrekturen sorgen auch dafür, dass viele Anleger, für die das Ganze nicht geeignet sind, auch aus dem Markt gespült werden. Und am Ende werden die bleiben, die es verstehen, die uns vielleicht auch gewogen bleiben, die uns ein bisschen zuhören. Und die werden langfristig ganz, ganz viel Spaß haben. Und die nächste Krise kommt, klar. Wir wissen aber nicht, welches ist. Und es ist immer irgendwas Überraschendes. Aber wir werden da sein, wir werden berichten und wir werden dann auch die richtigen Antworten finden. Und von daher, ja. Aber sag mal, Philipp, ist denn eigentlich irgendwas passiert? Ich bin ja jetzt, wie du es schon angedeutet hast, war ich ja 3 Wochen jetzt in Amerika und es war wirklich so, es war eine aufregende Reise. Und ich habe mich tatsächlich so wenig wie möglich mit den Märkten beschäftigt. Natürlich geht es nicht ganz ohne und da werde ich ja gleich ein bisschen was erzählen. Aber ich weiß gar nicht, ob ich so alles mitbekommen habe. Also von daher wäre jetzt ja meine Frage, habe ich irgendwas verpasst oder ist es alles noch so wie vor 3-4 Wochen? Als hättest du es nicht wirklich live auch weiterverfolgt. Ich kenne dich doch, du kannst doch gar nicht anders. Du hast bestimmt auch noch im Urlaub die eine oder andere Aktie gehandelt oder wie auch immer. Ja, also was ist trotzdem zur Einordnung mal passiert? Also der Heimatmarkt, der DAX, ja, Nick, der jagt einen Höchststand nach dem anderen. Das ist ja fast sensationell. Ich erinnere mich an unser digitales Investmentforum Anfang des Jahres. Da haben wir unsere Anleger mal gebeten, eine Prognose zu geben, wo läuft denn der DAX hin? Ja, und dann haben einige so gesagt 19.000, 20.000 und so weiter. Und das war ja schon sehr optimistisch zu dem Zeitpunkt. Wollte gerade sagen, das waren ja die Optimistischen, die das gesagt haben. Ja. Und hoppala, jetzt gucken wir mal rauf und sagen, ja, also wir sind ja tatsächlich irgendwo dazwischen gerade. Ne? Also wenn wir mal die 20 nicht noch sehen dieses Jahr, da fehlt ja nicht mehr ganz so viel. Und man muss da auch einordnen, es ist ja schon wirklich kurios, ich habe da mal 2 Zahlen mitgebracht, was den DAX betrifft. Wir haben jetzt ein durchschnittliches KGV von um die 15 im DAX, was historisch schon eher teurer ist für den DAX. Und rechnet man dann noch die ganzen Autowerte raus, die ja eher so bei 3, 4, 5% KGV liegen, dann wäre das eigentliche KGV vom Rest ja noch viel höher. Also Thema vielleicht ganz schön gut heiß gelaufen, who knows. Zweiter Fakt an der Stelle, du erinnerst dich doch bestimmt an den Corona-Crash, als wir auf unsere Leute zugegangen sind und haben gesagt, Leute, wir wissen jetzt nicht, wie weit das noch fällt, aber wir wissen, es ist bereits 30% gefallen. Und die Unternehmen im DAX haben gerade einen Buchwert von Verhältnis von 1. Also das heißt, der Aktienkurs wurde genau mit dem Buchwert der Unternehmen gehandelt. Das passiert ganz, ganz selten sowas. Normalerweise muss man ja mehr für ein Unternehmen ausgeben, um es zu kaufen, als die Werte in den Büchern stehen. Und Nick, wir sind gerade bei 1,8, auch historisch extrem hoch. Also du zahlst aktuell fast das Doppelte für ein Unternehmen, wenn du es einkaufen willst. Auch interessanter Side-Fact. Ja, am Ende des Tages muss man natürlich bei solchen Zahlen immer sehr genau hingucken. Also wenn du dann ein IT-Unternehmen hast, also Buchwert. Ja gut, aber wir sind im DAX. Wir sind im DAX. Wir sind im DAX, genau. SAP raus, dann sind wir, wollte ich gerade sagen. Grüße gehen raus an SAP. Also ist ja nun mal das wertvollste Unternehmen in Deutschland. Und die sind ja extrem jetzt gewachsen. Und da ist, also es gibt ja genug Unternehmen, da ist der Buchwert völlig Latte. Da ist ja natürlich völlig uninteressant für die Bewertung. Trotzdem, es ist natürlich interessant, was du sagst. Aber auch das gibt jetzt nicht so richtig eine Schlussfolgerung. Ich wollte ja nur sagen, was passiert ist. Ja? Ach so. Also wir sind gut ich bin gelaufen. Ja, war jetzt aber nicht 4 Jahre im Tiefschlaf, ich war 3 Wochen weg. Also sag mir mal, was war die letzten 3 Wochen passiert? Ja, wir haben nochmal eine Zinssenkung bekommen. Der Leitzins wurde nochmal nach unten korrigiert. Ich glaube, so ein bisschen war es schon auch überraschend, dass es jetzt gekommen ist. Also es wurde ja schon erwartet, dass die Leitzinsen nochmal sinken, aber ich glaube, jetzt gerade war damit nicht unbedingt so zu rechnen. Also von daher Grüße auch an die Festgeldsparer, die Zinsen oder auch Tagesgeldsparer, die Zinsen werden da weiterfallen müssen. Ich bin jetzt beim Einlagensatz von irgendwas um die 3,25%, was immer noch ganz ordentlich ist. Aber das haben wir, dann haben wir die Krise in Israel hast du schon angedeutet. Das sind so die wesentlichen Punkte. Die Märkte laufen gut, Zinsen fallen, wir haben weiterhin Krieg. Also das ist so quick and dirty, die Zusammenfassung. Wir kommen zurück. Also soll ich dir mal was sagen? Sag mir mal was. Wir haben schon 2-mal unsere Freunde, oder 3-mal, unsere Freunde von Flossbach von Storch bei uns im Podcast gehabt. Also Grüße gehen raus an Thomas Lehr und Stefan Fritz vor allem. Und der Thomas Lehr, der hatte jetzt gerade wieder ein Interview zusammen mit dem Bert Flossbach. Und das ist halt auch, das habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen, Urlaub hin oder her, mir das anzuhören. Und das war ganz interessant, weil er hat natürlich auch darüber gesprochen, ist es überhaupt wirklich jetzt so relevant, was die Zinsen machen am Markt im Vergleich zu dem, was nachher die Börsen machen. Weil wir haben ja immer dieses Narrativ im Kopf, Zinsen gehen runter, Börsen gehen nach oben, Zinsen gehen rauf, Börsen gehen nach unten. Und er hat da ganz interessante Statistiken rausgeholt, die wirklich verdeutlicht haben, dass es tendenziell sogar eher das Gegenteil der Fall ist. Also auch da kann man eigentlich nur eins sagen, am Ende ist es viel Hokuspokus und man kann nicht immer direkt einen Zusammenhang sehen. Und jeder, der jetzt anfängt zu überlegen und zu sagen, ah, Moment, die Zinsen gehen runter, das ist ja super, der sollte vorsichtig sein. Aber auch genau das Gegenteil ist gefährlich. Und am Ende drehen wir uns im Kreis und sagen immer wieder, man muss dabei bleiben und muss den Markt mal Markt sein lassen, was auch immer passiert. Es wird schon langfristig in die richtige Richtung gehen. André Costolani hat mal gesagt, wenn man Aktien hat, dann hat man Angst, dass die Kurse fallen. Wenn man keine Aktien hat, hat man Angst, dass die Kurse steigen. Ja. Das ist ja auch ganz gut. Ist was dran, auf jeden Fall. Okay, aber genug der Vorrede. Mensch, jetzt 10 Minuten Vorrede haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Ich würde mich jetzt gerne mal ein bisschen zurücklehnen und einfach, nimm mich doch mal mit, Nick. Nimm mich doch mal mit auf eure Reise, auf eure Bildungsreise durch Amerika. Ich glaube, das war auch eine ganz besondere Geschichte für euch beide. Also so ein kleines bisschen Auszeit war das schon, ne? Ja, total. Also wir haben tatsächlich wirklich einen Roadtrip gemacht, haben uns so ein bisschen an der Route 66 orientiert, ohne dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt irgendwie komplett stursteif diese Route 66 fahren. Aber am Ende sind wir dann, oder am Anfang sind wir gestartet in Detroit, also ich sag mal rechts oben auf der Karte von Amerika, und gelandet sind wir dann irgendwann mal mit dem Auto in Los Angeles, nachdem wir dann auch über 5000 Kilometer runtergespult haben mit dem Auto. Sind dann auch tatsächlich auch durch 15 Bundesstaaten durch, also haben versucht, alles mitzunehmen, einfach um, also uns ging es darum, wir waren beide schon in Amerika, aber wir wollten einfach mal einen Eindruck von dem Land bekommen, so komplett, ne? Also nicht nur an die Küstenstaaten, New York, San Francisco, so, das kennt man alles, aber was ist eigentlich mitten im Land los, ne? Wie sind die Leute drauf, jetzt gerade natürlich auch spannend vor den Wahlen, wie sind die Menschen. Und klar, mich interessiert es natürlich auch immer aus Aktiensicht, weil das ist halt schon sehr spannend. Wir reden, also guckt euch mal den MSCI World an oder überhaupt, auch wenn ihr in Fonds und was auch immer investiert, da ist in der Regel ein Aktienanteil USA von, ja, ich sag mal 60%, vielleicht manchmal 65%, also schon der Großteil ist USA, und es hat ja auch einen Grund, also viele der besten Unternehmen kommen eben aus Amerika. Und von daher war ich halt auch sehr gespannt, wie ist es jetzt wirklich da. Und es ist halt so interessant, man redet über manche Unternehmen, wir gucken uns ja auch ständig irgendwelche Berichte an und lesen auch Geschichten und gucken uns natürlich auch von anderen Podcastern oder YouTubern mal an, was die so erzählen. Und dann sprechen die halt über Unternehmen, die man vielleicht selber gar nicht so einschätzen kann, weil das bei uns hier in Deutschland gar nicht so groß ist, das Unternehmen, oder vielleicht auch gar nicht gibt, und dann hört man sich das an und denkt, ey, das hört sich cool an, und dann bist du vor Ort, kriegst mal einen Eindruck, und dann, das ist schon interessant dann, was das mit dir macht. Also dann bist du manchmal dann total enttäuscht und denkst, oh Gott, ich weiß gar nicht, wo dieser Hype herkommt. Haben die Leute, die hier über dieses Unternehmen sprechen, sich überhaupt mal dieses Unternehmen angeguckt? Gibt aber natürlich auch positive Überraschungen. Und das wäre so mein, also das können wir gerne mal machen, wenn du magst, Philipp. Das ist jetzt einfach ein bisschen Erzählerei vielleicht von mir, aber dass ich einfach mal so ein paar Eindrücke von Unternehmen aus Amerika schilder, was uns so hängen geblieben ist bei der Reise. Das klingt nach einer guten Idee. Ich habe auch mir ein paar Unternehmen auch mal im Vorfeld aufgeschrieben, die mich mal so interessieren, die du vielleicht auf deiner Reise auch gesehen hast, die vielleicht relevant waren für dich. Du hast gesagt, du warst mit einem Mietwagen unterwegs. Da kommt ja für mich gleich die Frage, war es von Sixt oder wie lief das? Also da können wir schon ein paar Themen besprechen. Ich bin wahnsinnig gespannt. Klingt ja fast, als hättest du so eine kleine Wahlkampftour durch die Bundesstaaten gemacht. Nick, hattest du denn? Hattest du ein rotes Trump-Cappy auf? Oder? Auf gar keinen Fall. Nee. Also wir haben uns neutral bedeckt gehalten. Aber es ist schon sehr, sehr interessant zu sehen, wie die Amerikaner das leben. Also das ist so ein bisschen wie bei uns, wenn du so fußballvereinmäßig. Bei uns fährst du durch die Lande und siehst da eine Fahne von Arminia Bielefeld oder, ja gut, Hansa Rostock jetzt vielleicht nicht unbedingt. Nee, aber ist klar, Nick. Das ist, in jeder Stadt haben wir unsere Aufkleber. Ahu. Aber das in Amerika siehst du wirklich die Leute, die haben Cappies auf von Trump oder halt eben, also oder halt auch nicht von Trump, aber das ist jetzt genau, also ich sag mal, die Harris ist tatsächlich in den Gebieten, wo wir waren, eher unterrepräsentiert gewesen, muss man sagen. Also Auch da würde ich sagen, je küstennäher, oder was heißt, würde ich sagen, es ist ja auch bekannt. Ja? Also man weiß ja wirklich schon genau, was sind die Trump-States und was nicht. Aber dadurch, dass wir sehr viel in der Mitte des Landes waren, war es sehr, sehr Trump geprägt. Und ja, dann haben die Leute T-Shirts, Cappies an. Bei den Häusern siehst du überall Fahnen und teilweise echt krass geschmückt Schilder an der Seite. Also da denkst du wirklich, hier Fußball-Weltmeisterschaft und da spielt jetzt der FC Trump gegen wen auch immer. Also das ist schon wirklich spannend, ja. Und ja, was du sagst, wir können gerne mal da loslegen mit den Mietwagenfirmen, weil ich weiß, dass du Aktionär bei Six bist. Deswegen habe ich auch immer das so ein bisschen natürlich auf dem Schirm und gucke mir das an und finde das auch, ja, du hebst schon direkt den Finger. Ja, und also wir reden jetzt über einzelne Unternehmen. Teilweise haben wir da vielleicht die eine oder andere Aktie. Natürlich keine Kaufempfehlung. Es ist aber vor allem auch so, guckt ihr in eure Fonds, dann werdet ihr feststellen, dass die Unternehmen in der Regel auch in den Top 10, Top 20 mit auch vertreten sind, weil sie einfach wahnsinnige Marktstellung haben, eine hohe Marktkapitalisierung und dementsprechend, ja, Sixt, leg mal los, hast du dein Auto da gemietet oder wie? Ja, nee, habe ich nicht. Also genau, was du sagst, ist halt das Spannende. Wir reden über Einzeltitel, das sagen wir immer wieder, nicht weil wir dazu empfehlen, die zu kaufen, sondern um das ein bisschen erlebbarer zu machen, was ja, nachher auch genau. Ein Fonds oder ein ETF ist. So. Genau. Und Sixt, da hast du mir auch mal erzählt, warum du dich damals für die interessiert hast und hast mir auch gesagt, hey, die sind auch immer, wenn du mal irgendwo bist am Flughafen, achte mal drauf, sind die immer in der ersten Reihe und ja, sehr immer auffällig. Präsent, auch mit, genau. Immer präsent und das ist für mich dann auch irgendwo nachvollziehbar. Ich sag dir ganz ehrlich, also die Flughäfen, wo wir sind ja relativ oft mal auf Reisen und nehmen uns dann Mietwagen und dann ist es meistens so, dass die Mietwagenfirmen gar nicht mehr an den Flughäfen sind, sondern da musst du erstmal hinschatteln und dann hast du so einen riesengroßen Hof, wo dann die ganzen Mietwagenfirmen stehen und dann sind die so in einer Reihe, ob du dann Erster oder Zweiter bist, ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht. Tatsächlich, wenn es dann mal am Flughafen die Mietwagenfirmen direkt gibt, dann ist es wirklich so, dass Six wohl, ich weiß nicht, ob die immer die Ersten sind, aber ganz vorne sind, aber auch das, also das ist mir dann egal, ob ich dann 5 Meter weitergehe und dann bei dem Zweiten lande. Wir haben tatsächlich noch nie Six genommen, einfach weil sie unterm Strich immer deutlich, deutlich teurer waren. Wir sind große Fans von Alamo, weil die haben wir irgendwann mal aus Zufall gehabt. Es war so super gelaufen, Preis-Leistung ist klasse. Wir haben nie Probleme mit der Rückgabe gehabt. Und ja, also von daher gehe ich dann an den orangenen Six-Schalter vorbei, gehe direkt zu Alamo. Und ich würde jetzt nicht behaupten, dass da irgendwie jetzt Six irgendwie eine Vormachtstellung hat oder irgendwie, also okay, dass man die jetzt besonders doll auf der Straße da gesehen hat. Alamo sagt mir tatsächlich gar nichts. Ich komme mir gerade ein bisschen dösig vor. Kann man die kaufen? Sind die investierbar? Meines Wissens nach nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob die groß, also in Deutschland sind die, glaube ich, gar nicht aktiv. In Amerika ist das so schon, also da hast du ja die typischen, der Enterprise und Hertz und Sixt, aber Alamo sind auch immer gut bewertet und wie gesagt, sind jetzt vom Preis her deutlich günstiger. Das heißt, wo wir die damals erstmalig hatten, waren wir auch so ein bisschen so, ist das alles okay? Aber das ist halt so gut gelaufen mit denen, also so einfach und so entspannt, dass wir halt sagen, warum sollen wir das jetzt ändern? Ja, ich also für mich Sixt einfach als Marktführer, dann auch, die sind ja wirklich auch dabei. Also erstmal, Six hat immer ein geiles Marketing, geile Marketing-Ideen. Ja. Jetzt war ja letztes mit Veselski, ne? Was war das? Bahnbrechende Karriere. Ja, weil der Gewerkschaftschef der Bahn, der natürlich dafür sorgt, dass die Leute auch mal eher einen Mietwagen kaufen müssen, weil die Bahn mal wenig fährt. Also das ist immer, cool. Die haben immer witzige Dinger. Und natürlich jetzt auch viel gemacht im Bereich Elektromobilität, eine riesen Flotte da sich besorgt. Da denke ich mir so, da sind die anderen vielleicht noch nicht ganz so weit vorne. Also ja. Man muss das halt mal, also da würde mich tatsächlich auch mal, ich meine, wir können uns jetzt die Zeit nehmen und wenn wir jetzt länger brauchen, machen wir eine Doppelfolge. Da würde mich ja tatsächlich auch mal dein Investment Case interessieren. Also was ist der Grund, also glaubst du oder glaubt ihr Investoren daran, dass einfach die Mietwagen Nachfrage höher wird oder dass die Leute vielleicht, ich meine, das kann man ja weiterspielen, dass die Leute vielleicht irgendwann mal gar kein eigenes Auto mehr haben und sagen, ich miete mir hier und da ein Auto. Oder was ist das Investment Case dahinter? Ja, ganz langfristig gesponnen kann man schon darüber nachdenken, wie läuft das Ganze mit dem autonomen Fahren. Wir haben ja jetzt auch gerade wieder die Präsentation gehabt von Tesla und es ist ja noch nicht ganz so weit, wie man sich das erhofft hat und die Technik ist auch noch nicht ganz so klar, welche Technik da auch die bessere ist, sind es die Kameras, sind es die Laser, wie auch immer, aber am Ende des Tages, gerade, also nicht bei uns in Bünde, in Schwerin, du weißt, da geht die Welt 100 Jahre später unter. Ne? Das hat Bismarck schon gesagt. Oder war es Napoleon? Ich weiß es nicht. Beide. Genau. Aber gerade in so Ballungszentren, in so Megacities, in Metropolen oder wie auch immer, da macht einfach ein eigenes Auto tendenziell immer weniger Sinn wahrscheinlich. Und hast du dann ein autonomes Carsharing-Modell vielleicht sogar, ja, dann denke ich schon, dass es die Vorreiter sind, wie Sixt beispielsweise. Es muss sich halt irgendwie am System was ändern, weil brauchst du so eine Flatrate-Tarif, wo du einfach sagst, das ist klar, ich zahle jetzt hier vielleicht 30 Euro und kann dann so oft, wie ich will, vielleicht irgendwie solche Modelle, könnte ich mir das schon vorstellen. Ja, du musst halt die Karre besorgen, ne? Das ist halt das Thema. Also das ist da, oder es wird wie mit den E-Scootern, dass am Straßenrand die ganzen Karren stehen und dann... Die denn so bevorzugt werden vielleicht auch, die vielleicht noch als... Parkplätze haben, was in Städten ja auch gar nicht so einfach möglich ist. Ich weiß es nicht, aber ich denke schon, dass das ein riesiges Thema wird. Auch gerade länderübergreifend arbeiten oder wie auch immer. Es ist ja schon entspannt. Du nimmst ja das Fahrzeug, stellst es ganz woanders wieder ab. Jetzt würdest du sagen, gut, das kannst du bei Alamo, ich kenne Alamo nicht, aber kannst du wahrscheinlich auch machen. Aber gut, aber das, ja, also darüber muss, dass jede Branche auch Mitbewerber hat, ist klar. Ne? Das, und dann muss man sich schon gucken, wer ist da vielleicht der attraktivste. Und da kann ich mir vorstellen, dass das Sixt durchaus sein kann. Langfristig, keine Ahnung, aber ja, bin ich gespannt. Also haben wir halt wirklich jetzt in dem Urlaub gar nicht so viel mit am Hut gehabt. Wir haben unser Autochen gehabt und gut ist und waren jetzt auch dann nur an diesen, also an der Anfangsstation und an der Endstation und ja. Oder überleg doch mal, Nick, ich glaube, dieser Trend, dass jede Familie hier 7 Autos vor der Tür hat, ne? Das glaube ich, wird auch zurückgehen. Thema Arbeiten von zu Hause aus, Homeoffice und so weiter. Also ich glaube, dass man da schon vielleicht dann auch sagt, oh, brauche ich jetzt noch einen zweiten SUV hier vor der Tür? Nee, ich glaube, es macht dann Sinn, wenn das autonome Fahren wirklich, wenn das kommt. Weil jetzt stell dir mal vor, du hast dann das Auto nicht. Dann sitze ich bei mir zu Hause in Spenge in der Wohnung und sage, ah, jetzt muss ich halt doch mal irgendwie mit dem Auto irgendwo hin. Ja, dann muss ich ja irgendwo erstmal zur Autostation kommen. So. Ja, oder ja, das Auto kommt zu mir. Also irgendwo muss da ja sich wirklich ganz gravierend irgendwas ändern. Ne? Das ist ja auch so. Okay, aber lass uns nicht zu weit auf Sixt umreiten. Genau, fahren wir weiter. Fahren wir weiter. Und das Erste, was mir wirklich, wirklich ins Auge gestochen ist, beziehungsweise wo ich drauf geachtet habe, du Starbucks. Bist ja... ja, gut, die siehst du an jeder Ecke. Also okay. klar, Starbucks hast du überall. Aber du hast ja in Amerika das Thema, dass du wirklich sehr, sehr viel Land hast und auch sehr, sehr viel mal nichts. Und da fragst du dich auch, wie werden die ganzen Leute versorgt? Und dann ist es so, dann hast du natürlich gerade, wenn es schon städtisch ist, die ganzen Walmarts. Ne? Das ist klar. Diese riesen fetten Läden, wo du riesen paar, also wenn du sagst, hey, ich kaufe mir heute mal ein bisschen Müsli, dann gehst du in Deutschland in so einen Laden, kriegst du eine 40-Gramm-Packung, wo drauf steht, weniger Inhalt, weniger Umweltverschmutzung, also was auch immer da jetzt mittlerweile draufsteht. Also es geht ja der Trend eher zu kleineren Einheiten, um weniger Müll zu produzieren. Und in Amerika, wenn du sagst, ich kaufe mir mal eben Müsli, dann musst du dir vorher ein LKW bei Sixt bieten, um diese Müsli-Packung ins Auto zu bekommen. Da würde ich, also vom Gefühl, wir haben so ein Ding mal in der Hand gehabt dann, da haben wir gesagt, boah, da kannst du ja eine Familie so 13 Jahre wirklich, wenn so ein Nuklearschlag mal kommen sollte, kannst du dir ja 13 Jahre versorgen irgendwie. Und das ist für die dann eine normale Portion und das ist schon absoluter Wahnsinn. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, in Deutschland sich ständig bei anderen Finfluencern oder Aktienanalysten die CVS Health / Walgreens. Das ist ja so eine Drogeriekette, die so alles hat. Also Drogerie im Sinne von, die haben Arznei. Also in Amerika kannst du dann wirklich, es ist quasi eine Apotheke mit drin. Das ist ja ein bisschen anders wie in Deutschland. Plus dann haben die halt auch ein bisschen Getränke, Lebensmittel, so DM, Rossmann, Apotheke zusammengemischt, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Und die haben richtig auf die Nase bekommen, weil klar, die Rezessionsangst ist immer ein Thema, dann Verlagerung Richtung Online und das mochten die Aktionäre dann alle nicht. Und dann sehe ich ständig so, boah, Riesenchance, da muss man jetzt investieren und die sind jetzt günstig bewertet und tolle Unternehmen und die haben coole Zukunftsfantasien, dass die da vielleicht Ärztehäuser noch mit ranbauen. Und also Walgreens kannte ich früher, fand die Läden auch gar nicht so übel. Ich war aber noch nie in einem CVS-Laden. Und gerade CVS wird halt richtig gehypt, habe ich manchmal das Gefühl. Und ich sag's dir, wie es ist. Was sagt der Live-Check? Also wir waren in 3 Läden und die waren alle 3 absolut fürchterlich. Wirklich fürchterlich. Also, möhlig, voll, ja, genau. Also einfach, ich habe wirklich immer gedacht, so Walgreens und dann nochmal eine Kategorie besser, das werden bestimmt coole Läden sein. Und dann kann ich mehr, weil klar, wenn du hier bei uns in so einem DM bist, die sind ja manchmal auch ganz schick gemacht und sowas. Aber vielleicht waren wir auch in den falschen Läden, ich weiß es nicht. Ne? Aber da, wo wir drin waren, also wirklich, also gefühlt verstaubt. Und da gab es so jeden Scheiß, aber auch richtig billig teilweise. Und es hat mir einfach überhaupt nicht zugesagt. Also das war wirklich, wo ich schon, da warst du drin und wolltest eigentlich schon wieder rausgehen. Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, in so ein Unternehmen würde ich gar nicht investieren wollen. Da würde ich niemals hinterstehen. Mhm. Und das war schon so das erste Aha-Erlebnis, wo ich mich dann auch gefragt habe, so die ganzen, die das dann immer, also geht mal über YouTube und geht mal CVS Health ein, da kommen sehr, sehr viele Aktienempfehlungen und so weiter, und weiß ich nicht, ob sich damit mal jemals so einer mit diesen Sachen beschäftigt hat, oder vielleicht ja doch, vielleicht sagt jemand, das ist mir egal, wenn das billig ist, gibt ja trotzdem Leute, die es kaufen. Also man kann natürlich einfach auch auf die nackten Zahlen gucken, aber das war für mich tatsächlich jetzt irgendwie eher ein negatives Erlebnis. Ja, macht sich natürlich einfach, wenn man was analysiert, was für uns Verbraucher hier in Deutschland weit weg ist. Und das haben wir auch schon so oft besprochen, ne? Die Storys sind manchmal geiler als dann am Ende das Ergebnis wirklich. Ja, und also klar, wenn du Fonds hast, du dann natürlich, dann überlässt du es ja logischerweise einen Manager, was er für dich rauspickt. Aber auch da will ich, also wenn ich in Fonds investiere, gucke ich mir immer die wichtigsten Positionen an, weil ich schon noch ein Gefühl dafür haben möchte, worauf der Fondsmanager achtet. Aber spätestens, wenn du Aktien kaufst, ich finde, irgendwo muss man dahinter stehen, weil das ist ja immer das, was wir sagen, du beteiligst dich an einem Unternehmen, du bist ein Teil dieses Unternehmens, und ich möchte kein Teil von CVS Health sein, egal wie der Aktienkurs, ob der kann sich meinetwegen noch verdoppeln, aber das wäre halt überhaupt nichts für mich. Ja. Okay, wie sieht's aus auf deiner Reise? Ich hab wieder was mitgebracht. McDonald's, Nick, da musst du doch, du bist doch so viele, 5000 Kilometer, Wahnsinn, Mensch, ich glaube, dich kriegen wir noch zum Trucker, ja, also ich hätte auch noch eine Knaus-Tabert-Aktie im Angebot. Ja. wie sieht's aus, McDonald's, was war dein Eindruck? Also weiterhin stabil, gute Idee? Also auch da muss man ja ganz klar sagen, da ist also Amerika unterscheidet sich in einigen Sachen ja komplett von Deutschland und Europa. Also ein Punkt, der uns zum Beispiel gar nicht gefallen hat, die trennen das ja, also du hast eine Stadt, und in der Stadt gibt es auch mal irgendwie, da kannst du langlatschen, da gibt es auch mal einen Kaffee und sowas. Aber da gibt es jetzt keine, also und auch Restaurants, aber da gibt es zum Beispiel keine Einkaufsläden. Also ich sag mal, in den meisten Fällen. Natürlich, in New York ist das ein bisschen was anderes. Aber ansonsten, du hast so deine Outlet-Cities oder halt einfach so Shopping-Malls. Da gehen die Leute einkaufen, aber dafür gibt es ja keine Läden in der Stadt. So, und ähnlich ist es halt mit den ganzen Food-Geschichten. Also diese Fast-Food-Ketten, das ist richtig geballt. Also du fährst dann da lang, auf einmal siehst du, ich möchte jetzt nicht lügen, 50 verschiedene Fast-Food-Ketten auf einem Strip sozusagen. Und dann hast du die Wahl zwischen ja, McDonald's und KFC Starbucks. KFC. Burger, ja, ja, viele, die wir gar nicht kennen, ne, die es bei uns jetzt in der Form gar nicht gibt. Chipotle, Texas Roadhouse. Ja, genau. Was für ein Hut ist das nicht? Sonic, Scooters, kannten wir alles gar nicht. Ne? Witzig. So. Aber überall auch die gleichen und wirklich alles in einer Reihe, und die Dinger sind auch alle immer relativ voll so, also das nutzen die Leute ja offensichtlich. Also von daher, ich kann dir zu McDonald's nicht viel sagen, wir waren nicht da drin, ich war auch in meinem Leben die letzten 20 Jahre nicht bei McDonald's. Gibt es da, ja, ist jetzt auch nicht so, dass es die übertrieben mehr gibt als andere Sachen, also das sehe ich jetzt nicht, ne? Muss ich ganz klar sagen. Wo ich ein bisschen schade war, die haben mal diese Kaffeekette, ich glaube, die Kosmos nennen sie die, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ich glaube Kosmos, diese ganz neu ins Leben gerufen haben, um so ein bisschen Starbucks Konkurrenz zu machen, und da gibt es jetzt so ein paar Filialen, und ich hätte echt gerne mal eine gesehen, wir haben jetzt nicht aktiv danach gesucht, aber ich dachte, hey, klar, irgendwie LA, Las Vegas, irgendwo wird uns ja schon so eine Kette da mal vor die Nase laufen, aber war jetzt nicht so gewesen, hätte ich mir gerne mal angeschaut, aber ja, also McDonald's kann ich dir gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen, ob das jetzt, ob mein Eindruck da jetzt dein Investment bestätigt oder nicht. Okay, hast du was anderes mitgebracht? Ja, also wenn wir im Fastfood-Bereich sind, dann würde ich tatsächlich mal Chipotle Mexican Grill auf den Tisch werfen. Weil auch das sind doch diese schönen Soßen, ne? Oder? Ja, die Chipotle-Soße, also Chipotle heißt, glaube ich, jetzt bin ich auch da nicht ganz sicher, ich glaube, das ist Pepperoni oder sowas heißt das dann. Und deswegen gibt es diese Pepperoni-Soßen. Hat jetzt mit dem Mexican Grill nichts zu tun. Ah, okay. Aber das ist halt auch eine Fastfood-Kette, die auch extrem gehypt wird bei uns hier. Also auch da wieder zig. Und die sind investierbar, ne? Ja, okay. Sind investierbar, sind brutal gut gelaufen. Das werde ich mir mal parallel vielleicht erinnerst hier. Du dich, da gab es ja gerade dieses große Beben bei Starbucks. Starbucks wurde ja auch richtig abgestraft. Der Aktienkurs ist ja richtig runtergegangen. Ja, ja, ja, auf einmal sind die hochgejumpt. Warum ist das so gewesen? Weil die den CEO von Chipotle zu sich haben. Okay. Also Transferbeben bei Starbucks. Die haben sich den geschnappt, und der hat halt nachweislich bei Chipotle wahnsinnig gute Arbeit geleistet, wenn man sich die Kennzahlen anguckt. Und das hat mich tatsächlich immer interessiert, weil ich habe mir da das ein oder andere Video zu angeguckt, und das hörte sich echt cool an. Chipotle Mexican Grill sagt ja schon so ein bisschen, da geht es halt um diese, wie heißt jetzt diese Pflanze? Nee, Tacos sind das nicht. Sag mal gerade, Burritos, sowas. Ja, aber Tacos ja theoretisch auch. Ja, ich weiß nicht, ob die Tacos auch haben, aber könnte sogar sein. Aber vor allem diese Burritos. Okay. Also, So die Story, die ich in Deutschland hatte, so was man sich da vorgestellt hatte, war, hey geil, die haben so mexikanisches Essen, Burritos und haben beste Qualität an Zutaten, damit wärmen die wirklich, dass das einfach immer Tip-Top-Qualität ist, was da reinkommt und dann machst du da deine Bohnen rein, dein Reis, dein Avocado, ein bisschen Fleisch, hier, haha, geile Soßen drauf und fresh-made und sowas, wo ich dachte, wow, cool, das ist ja so ein bisschen wie Subway, nur ein bisschen cooler irgendwie. Mhm. Und da waren meine Frau und ich wirklich gespannt drauf, wie das wird. Und dann konnten wir uns das natürlich auch nicht nehmen lassen. Relativ schnell, ich glaube, am dritten Tag oder sowas, sind wir bei Chipotle angehalten, haben gesagt, komm, den Laden räumen wir mal richtig auf hier. Und wir waren tatsächlich danach ein bisschen enttäuscht. Oh. Wir waren enttäuscht. Also von außen, das sieht auch ganz cool aus, ist das gemacht. Aber ich habe das wirklich, ich habe gedacht, das ist jetzt nicht so ganz Fastfood-mäßig, sondern schon ein bisschen gehobenerer Fastfood, will ich mal so sagen. Und am Ende bist du da drin und es war wirklich kein Unterschied zu anderen Fastfood. Also klar, du hast dann wieder die Wahl, was du drin haben willst. Du siehst die Sachen auch vor dir. Also ist wirklich wie Subway, aber dann ist das auch in diesen ollen Metallbehältern da drin, da reingerotzt so. Und ich will die jetzt nicht schlechter machen, als sie sind. Ne? Aber am Ende ist so eine Subway, da lachen alle drüber. Ja, wer will denn schon irgendwie in Subway oder irgendwie sowas investieren? Das ist ja kacke, aber Chipotle, super, super. Für mich ist nichts anderes. Ne? Das ist ein bisschen Geschmacks natürlich. Overrated. Vielleicht, also vielleicht. Wie gesagt, allein von den Kennzahlen, die sind sehr hoch bewertet, aber das kann ja trotzdem erfolgreich sein, aber das hat mich, also wir fanden es echt nicht attraktiv, geschmacklich war es okay, also ich sag mal so, wir waren auch nur einmal da gewesen, ne? Und die gab es an jeder Ecke, das sagt ja vielleicht auch schon ein bisschen was, also wir haben uns tatsächlich, obwohl wir jetzt keine Subway-Fans sind, wir haben uns fast immer dann eher für Subway entschieden, wenn es mal irgendwie schnell gehen musste und ja, da waren wir eher ein bisschen enttäuscht und das war für mich wirklich so, weil ich sie vorher schon auf dem Schirm hatte, wo ich gesagt habe, ja, nee, das ist auch nichts für mich. So, zumindest nicht zu dem Preis, wie sie gehandelt werden. Aber, um jetzt vielleicht trotzdem in dieser Schiene zu bleiben, was wir viel interessanter fanden, war Texas Roadhouse. Und jeder, der schon mal in Amerika war, kennt Texas Roadhouse, glaube ich. War das das Foto, was du mir geschickt hast? Nee, das war in Texas ein Roadhouse, also ein Steak-Restaurant, aber es war nicht die Kette Texas Roadhouse. Okay. Also Texas Roadhouse, da war dann zum Beispiel meine Erwartungshaltung wieder so, ja, ist eine Fastfood-Kette und dann kommen wir da rein und da war es einfach geil. Also die haben so richtige Holzhäuser, so richtig große Hütten, die würdest du hier irgendwo in einem Wald erwarten, wo so jemand so ein richtig rustikales Steakhaus hat und einfach wirklich nice gemacht und da gibt's halt, da kriegst du ein Steak, da kriegst du einen Burger, da kriegst du rustikale Sachen. Aber wir waren jetzt mehrfach da. Unserer Meinung nach wirklich eine sehr gute Qualität, vernünftige Preise. Du siehst das Fleisch vorher roh in Schaufenstern liegen. Also das ist für mich schon so Restaurantcharakter. Hast dann aber auch vor allem für amerikanische Verhältnisse gar nicht so viel für bezahlt. Hast cool da gesessen, hast da vorher deine Peanuts zum Knacken bekommen. Und das war richtig cool. Also das war was, wo wir gesagt haben, da waren wir richtig begeistert. Wir waren halt sehr, sehr traurig, dass es auf unserer Reise gar nicht so viele von denen gab. Oder zumindest nicht da, wo wir lang gejuckelt sind im Auto. Aber das, ja, das war ein sehr, sehr positives Erlebnis, muss ich sagen. Also, weißt du, wovon ich begeistert bin? Vom Aktienkurs. Ja, also, das ist halt ein Problem. Das hättest du mir ja mal von mir erzählen können. Ich weiß, 86%. Ja. In einem Jahr. Was ist denn da los? Habe ich natürlich auch sofort gecheckt, noch im Laden. Habe gedacht, ey, das wäre doch eine geile Story, so, dass man sagt, ey, man beteiligt sich vielleicht an einem Unternehmen, was man richtig geil findet, wo man jetzt auch zusammen so eine Verbindung hat. Aber ist natürlich vom Preis her echt wahnsinnig durch die Decke gegangen. Ja. Haben auch über 3.000. Aber seitdem du da warst, hast du auch nochmal 10% gemacht. Also das war vielleicht, weil das deine Bestellung. Okay. Ich glaube, ja. Ja. Wahnsinn! Gibt es jetzt in München, oder ja, ich glaube, in München gibt es da irgendwie einen. Also, die sollen jetzt hier auch nach Deutschland kommen. Ich würde mich riesig freuen. Ich glaube, das wird hier auch laufen. Wir lieben doch alle dieses amerikanische Essen. Und hey, ich nehme ein kleines Bier, ja, dann kriegst du da so einen halben Liter hingestellt und nicht wie in Deutschland so 0,1 oder sowas. Einfach cool. Wirklich cool. Ja, aber ist schon witzig, ne? Also, das sind diese Überlegungen, macht sich natürlich auch ein Fondsmanager. Wenn wir jetzt rein im Food-Segment bleiben, du hast eine ganz breite Palette. Wo möchte man investieren? Das ist Texas Roadhouse, Chipotle, McDonald's. Was nimmt man dann? Was mischt man da durcheinander? Hier gibt es viele, viele spannende Chancen auch am Markt. Und ja. Am Ende des Tages, ich meine, es gibt verschiedene Investoren. Also, geht man nur nach den nackten Zahlen, dann, also es gibt ja wirklich auch gerade bei Tradern, denen geht's ja, denen ist das alles egal, aber auch, es gibt ja trotzdem Investoren, die sagen, ich gucke mir nur die Zahlen an, und dann hast du manchmal ein anderes Bild, als wenn du sagst, ich will mir wirklich das Unternehmen angucken, wie läuft das Geschäftsmodell, könnte ich mir vorstellen, dass sich das durchsetzt, ja, nein, so, und das ist natürlich immer cool, wenn man dann so, ich sag mal, so ähnlich wie bei dir mit Knaus Tabbert, wo man sagt, da habe ich irgendwie ein Gefühl für, da kann ich, das kann ich einschätzen, und da ist man dann auch so mit ein bisschen Amore dabei. Was find ich, aber weißt du, wo ich dabei bei gerade im Bereich Food und dann so eine Ketten, wo ich dann immer so mein Problem mit habe, das ist wirklich dieses Hype-Thema, Mensch, wie hießen die denn, diese Italiener, die in jedem Ort, ja, waren, die sind ja auch kaputt gegangen. Wie heißen die denn jetzt? Ich komme, ja, wie heißen drauf. Die mit den Nudeln da? Ja, genau. War ich in Rostock auch, habe ich... Vapiano. Weißt du, wie ich da getroffen habe? Materia, das war cool. Ein Kumpel von mir, der kennt Martin. Nee, ist egal, ich schweife ab. Auf jeden Fall Vapiano war auch, erinnere ich mich dran, das war bestimmt 4 Jahre her, riesen runtergeprügelt. Habe ich gedacht, ist das was, kann die was? Also ich weiß ja, dass der Laden runterzieht, was kann. Ich habe dann die Finger davon gelassen, ja, Gott sei Dank. Ne? Also bei so Ketten bin ich immer ein bisschen vorsichtiger, gerade wenn die noch nicht ganz so lange, so wie eine McDonald's, finde ich, ist ein No-Brainer. So, ja. Also dein Punkt ist gut, den du da sagst, auch mit Vapiano. Es nützt natürlich nichts, wenn du in diesem Laden sitzt, in Texas Roadhouse, und sagst, boah, was ein geiler Laden, was ein geiles Essen. Schmeckt lecker. Und dann guckst du dir die Bilanz an und siehst, die, haben ja. die machen Minus, haben schlechte Margen. Und zum Beispiel Texas Roadhouse hat relativ geringe Margen. Also das muss man halt auch sagen. Also wenn ich wirklich in so ein Unternehmen investieren würde, dann würde ich auch sagen, Moment mal, Nettomarge 5-6%, ups. Also da bringt es mir nichts, dass das Unternehmen toll ist, wenn die nachher keinen Gewinn machen. So, also natürlich muss man das dann auch irgendwo auf dem Schirm haben. Und ja, du sagst es, dieses Wachstum um jeden Preis. Ja. Größer werden, die Ketten erweitern, Fuß fassen auf dem deutschen, europäischen Markt. Jetzt München das erste. Ja, das kann halt auch schief gehen. Ne? Ja, genau so ist es. Philipp, sag mal gerade, ich gucke gerade auf die Uhr. Sollen wir eventuell eine Doppelfolge rausmachen? Was meinst du? Wir müssen schon. Also ich glaube, das ist ja hier gerade komplett privater Talk. Ich bräuchte es jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, wir sind ja, die Leute haben wahrscheinlich eh schon kurz nach der Zinssenkung abgeschaltet. Ich tatsächlich würde sagen, lass uns weiter draufbleiben. Es kommt aber natürlich darauf an, wie viele Stories hast du jetzt noch mitgenommen? Nein, ich kann ja ein bisschen auf die Tube drücken. Alles gut. Also okay. Wir verlieren uns ja auch im Klein-Klein. Ja. Aber es macht ja auch Spaß. Ist ja auch das Gute beim Podcast. Man kann es ja jederzeit beenden und das ist gar nicht schlimm. Also wir werden nicht nachher noch irgendwie 1.000 Euro verlosen oder sowas. Da müsst ihr keine Angst haben. Also wen das nicht interessiert, dann hört einfach auf. Aber ich erzähle mal weiter. Vielleicht interessiert es ja doch den einen oder anderen. Jetzt haben wir so ein bisschen die ganzen Fastfood-Ketten erledigt, sage ich mal. Und was für mich wirklich interessant war auch, Deutschland, Land des Automobils, wie sieht das eigentlich in Amerika aus? Ja. Fahren da deutsche Karren rum? Was macht Tesla? Ist wirklich jedes zweite Auto in Amerika Tesla? Und das war tatsächlich auch sehr, sehr interessant. Also deutsche Autos, ich will nicht sagen bei null, aber es geht Richtung null, unfassbar wenig. Wir waren wirklich erschüttert. Also ich weiß noch, kann mich noch erinnern, wie wir nach ein paar Tagen gesagt haben, oh, guck mal, ein Audi. Also dass wir wirklich gesagt haben, geil, hier fährt ein Audi lang. Da waren wir aber schon ein paar Tage unterwegs gewesen. Also sehr, sehr viele Asiaten und sehr, sehr wenig deutsche Autos. Ja, also das war so das Erste. Übrigens auch ganz, ganz interessant, wo du es gerade reinschmeißt. Also die ganzen Trump-Wähler, die du da ja angeguckt hast mit ihren Cappies, ne? Ob denen eigentlich klar ist, dass sie die Inflation nicht bekämpfen werden, wenn sie Zölle auf chinesische Autos erheben. Was ich meine? Ja, das ist. Also wenn du gerade berichtest, die haben alle. Genau, die haben alle die Asiaten. Der Trump sagt, die müssen raus. Und er hat ja auch ein Stück weit recht mit dem und mit Marktbedingungen, die nicht gleich sind, das ist schon alles richtig. Aber in dem Moment, wenn du einfach die Zölle so dermaßen erhebst, dass du die Leute versuchst zu zwingen, vielleicht heimische Produkte zu kaufen, dann wird es nicht günstiger und da bekämpfst du die Inflation nicht. Ja, es ist so. Ne? Und andersrum haben die natürlich auch eigene Autobauer und da ist natürlich allen voran Tesla genannt, in aller Munde. Und auch da muss man sagen, da waren wir echt enttäuscht, wie wenig Teslas wir gesehen haben. Also wie gesagt, angefangen in Detroit, wir sind über Cincinnati, dann Richtung St. Louis gefahren, dann wirklich durch Oklahoma City, Texas, so, also wirklich mittendurch, durch die Walachei hätte ich fast gesagt. Und da war das wirklich eine Ausnahme, mal einen Tesla zu sehen. Das hat so ein bisschen auch meine Vermutung schon bestätigt, weil ich immer so gedacht habe, hey, das wird so, ist ja dieses typische Amerika. Dann hast du die Küsten, also auf der einen Seite Los Angeles, San Francisco und so, auf der anderen Seite mit New York oder unten Miami. So, das ist ein ganz anderes, ganz andere Leute, ganz anderes Leben als in der Mitte des Landes. Und also ich sag mal, bis wir nach Las Vegas gekommen sind, konntest du Teslas an einer Hand abzählen und dann Las Vegas und vor allem Los Angeles, da war wirklich gefühlt jedes zweite, dritte Auto ein Tesla. Und was natürlich besonders spannend war, Leute, ich habe es wirklich erlebt, den Cybertruck live. Wir standen einmal neben einem auf dem Parkplatz, dann habe ich den natürlich sehr stark begutachtet. Wir haben den aber auch zigmal auf der Straße gesehen und das ist wirklich war witzig, den mal in live und in Farbe zu sehen, weil wir hier in Deutschland ja oft gesagt haben, ja klar, super Marketing-Gag da mit dem Cybertruck, aber den kauft ja keiner. Aber ja, und wir haben so eine Tour durch Beverly Hills gemacht und da haben die uns auch erzählt, dass echt viele Promis, die dann in Beverly Hills wohnen, ich meine, das ist auch eine günstige Gegend, da kriegst du ja schon 5 Millionen so ein Haus, dass da wirklich viele mit Cybertruck unterwegs sind. Also es jetzt scheint auch durchaus ein hippes Auto zu sein. Ja, aber auch da wieder mein Einwurf von der Seitenlinie aus Beobachterperspektive. Mr. Elon Musk, der bandelt ja wahnsinnig mit Herrn Trump an. Ist ja auch interessant, wenn man so berichtet, die Staaten, in denen Trump vorwiegend gewählt wird, sind keine Tesla-Staaten. Richtig. Und, ja, das ist schon spannend. Ne? Also eigentlich ist das stimmt. Ja total das absurde Bündnis von einem Trump, der absolut sagt, dass Klimawandel eine Idee ist von irgendwelchen Spinnern, keine Ahnung, gibt's gar nicht. Und dann Musk, der eigentlich an die Startlinie gegangen ist mit wirklich extremer Korrektur, extrem umweltbewusst, alles anders machen als die Verbrenner. Also das ist ja lächerlich. Ich finde, früher hatte man bei Tesla den Musk-Bonus. Inzwischen hat man eher einen Musk-Malus, wenn du mich fragst. Aber ja, spannend, was du berichtest. Und auch da, wir gucken ja jetzt, es ist ja jetzt, die ersten Vorabwahlen sind ja jetzt möglich, was so in den nächsten Wochen passieren wird. Wer da als Sieger hervorgeht. Ja, wir werden es sehen. Eine Sache ist mir gerade noch eingefallen, die wollte ich auch noch erwähnt haben, weil Amerika ist ja schon dafür bekannt, wir haben es ja gerade gesagt, viele Fonds haben überwiegend Amerika drin. Warum? Vor allem wegen den Technologieunternehmen. Ich muss sie ja nicht aufzählen, wir kennen sie ja alle. Und was zum Beispiel cool war bei Texas Roadhouse, da hast du immer so einen Monitor bei dir am Platz stehen und das ist in Deutschland durchaus auch bekannt, so ein Tablet oder so, aber die haben so einen Monitor, mit dem du zum Beispiel direkt bezahlen kannst. Also du kannst da dir deinen Steak da reinballern, drückst dann auf ein Knöpfchen und dann sagt er dir, okay, das macht jetzt hier $40 irgendwas, dann musst du noch 80% Tipp bezahlen, so gefühlt. Und dann klickst du drauf, hältst die Karte dran und dann kannst du sofort gehen. Und das liebe ich ohne Ende, weil ich finde es nichts Schlimmeres, als wenn du irgendwo im Restaurant bist und dann, wenn du gegessen hast, irgendwann mal bist du halt dieses Restaurant verlassen und dann musst du warten, bis einer kommt. Dann kommt einer, bringt dir die Rechnung, dann musst du wieder warten, bis der wieder kommt. Und das ist super easy. Und das sind schon so Sachen, wo ich sage, das fängt in Amerika an und 10 Jahre später wird das dann irgendwann mal hier sein. Das ist schon, da sind die schon echt cool unterwegs, muss man wirklich sagen. Okay, stark. Ja, jetzt sind wir quasi, jetzt haben wir so das Landesinnere schon durch. Also ich mache jetzt mal im Schweinsgalopp und dann das haben wir schon mal gesagt, schaffen wir eh nicht. Aber ich bemühe mich jetzt. Ne? Und im Grunde, also worauf ich zum Beispiel noch drauf geachtet habe, auch so Sachen wie Disney, da reden wir beide immer wieder drüber, was ist eigentlich mit Disney? Was ist eigentlich mit Disney? Genau, und ich habe schon so, also das denke ich ja jedes Mal, wenn man irgendwo mal sich aus einem Store anguckt, Disney ist einfach Liebe für die Menschen und die Leute lieben Disney. Es ist einfach so. Und das, ich kann es mir nicht vorstellen. Disney, oder? Ja, das ist so. Natürlich, die machen auch nicht alles richtig und alle das Unternehmen. Aber wenn die Leute, also egal wie alt oder jung die Menschen sind, sie gehen in einen Disney-Store und alle freuen sich so. Und dann haben die ja ein Riesenpotenzial mit den ganzen Marken, die schon aufgebaut haben. Da kommen neue mit dazu. Also das war auch so ein Ding, wo ich gesagt habe, ja, Disney ist überall verbreitet und haben wir da immer wieder gesehen und immer wieder haben wir uns gefreut, Disney zu sehen. Also, werdet ihr bestimmt in euren Fonds auch das eine oder andere mal finden. Mit Sicherheit. Und ich finde auch, also ob sie den Streaming-Krieg gewinnen oder nicht, verlieren ja auch viel Geld in manchen Bereichen. Auch das Thema Themenparks in Pandemiezeiten war bestimmt nicht alles so einfach. Aber das ist einfach so. Als wir Kinder waren, gab es schon Disney und meine Kinder wachsen mit Disney auf und auch die nachfolgende Generation wird es mit Sicherheit tun. Also das ist für mich so eine, wie McDonald's einfach, eine Brand für die. Ja, und genau, und dass Unternehmen mal Fehler machen, die wurden irgendwann mal aus meiner Sicht zu gierig, gerade so mit Star Wars und Marvel, ausgeschlachtet. Ja. Das haben die tatsächlich echt zerstört, aber ich habe schon das Gefühl, dass sie es erkannt haben. Und ja, mein Gott, dann haben sie mal Fehler gemacht, muss man denen zugestehen, Aktienkurs hat sich halbiert. Also ich kenne, es gibt Fonds, zum Beispiel der Morgan Stanley Global Opportunity, der ja vor allem ein Tech-Fonds ist, vor allem auf Chancen setzt, also sagt, hey, welches Unternehmen ist jetzt übermäßig günstig bewertet und ich weiß, der hat zum Beispiel Walt Disney gekauft, der Christian Hoek, oder ich weiß gar nicht, wie man ausspricht, ob der so, aber mit dem haben wir beide, Philipp, ja auch mal auf dem Fondskongress, also nicht mit ihm persönlich, sondern mit seinem Team gesprochen. Und das ist so, also der hat zum Beispiel Disney drin, viele von unseren Investoren haben ja auch diesen Fonds und ja, ich glaube, da, das kann man schon mal machen langfristig. Ja, also dann würde ich jetzt nur noch eine Sache erwähnen, weil auch die habe ich mir aktiv vorgenommen, darauf zu achten in Amerika. Und das lass mich raten. Ja. Hershey? Nee, Hershey steht jetzt, wollte ich drüber reden, das hätte ich jetzt nämlich unter den Tisch fallen lassen aufgrund der Zeit. Dann nur Caesar-mäßig, Daumen hoch, Daumen runter, kennen die was? Hershey, nochmal ganz kurz für unsere Hörer, das ist ein Schokoladenhersteller. Es geht um das Thema Genuss weiterhin. Wir sind im Konsumgüterbereich und gibt es bei uns hierzulande gar nicht so, aber Nick ist da schon immer ein Fanboy von gewesen. Wie sieht's aus? Was heißt Fanboy? Also Schokoladenhersteller finde ich deshalb interessant. Hershey ist ein ganz altes Traditionsunternehmen, die gibt es weit über 100 Jahre und gibt eine eigene Hershey-Stadt und der Gründer muss sich damit mal ein bisschen, ja, man muss sich damit mal ein bisschen auseinandersetzen, dass der Hershey, so hieß der auch, der das Unternehmen, der hat eine ganz tolle Story hinter sich. Also der hat immer wieder so einen kleinen Schokoladenladen aufgemacht, dann ist er pleite gegangen, dann klappte das nicht, aber das war einfach seine Leidenschaft, also so ein Unternehmen aus Leidenschaft geboren. Und irgendwann mal hat es dann gezündet und dann hat er sehr viele soziale Sachen gemacht. Eben so eine Hershey-Stadt zum Beispiel, um auch für seine Mitarbeiter da irgendwie eine tolle Umgebung zu schaffen. Und die sind sehr, sehr groß geworden. Das ist die absolute Nummer eins in Amerika, was Schokolade angeht. Schokolade geht immer. Die haben auch echt witzige Sachen. Ich selber esse ja eigentlich gar keine Schokolade. Ich vertrage den Zucker nicht. Trotzdem kann ich mich für sowas begeistern. Weißt du, wir sind in einen Hershey-Store in Las Vegas reingegangen und das hat so geil gerochen. Ich sag's dir, ich lag mitten in der Schokolade, so ein Gefühl. Das ist der 4D-Podcast hier. Genau, es war wirklich einfach nur schön und... ja, was ihr in Deutschland oder was wir hier kennen, ist dieses Reese's, ne, diese Cups, wo dann irgendwie eine Erdnussbutter ist. Und man muss halt sagen, die Hershey-Schokolade, die schmeckt keinem Europäer, weil die wird in USA halt ganz anders gemacht. Die machen das irgendwie mit Buttersäure, also weil die es halt so gewohnt sind, die haben, und mit mehr Zucker. Und eigentlich jeden, den man hier fragt, der mal in Amerika Hershey gegessen hat, alle fanden es eklig, ne? Also deswegen ist es dann immer schwer, da einen Bezug zu bekommen. Ich glaube, dass die mittlerweile die europäische Rezeptur mehr an uns anpassen. Das werden sie wahrscheinlich immer mehr machen. Wobei die haben halt, ich glaube, 95% deren Umsätze in Amerika. Das ist denen am Ende auch egal, was wir dazu sagen. Mach mal Daumen hoch, Daumen runter. Ja, Daumen hoch. Daumen hoch, okay. Also All in Hershey. Nein, das nicht. Die Aktie ist ja ordentlich zurückgekommen, hat aber auch andere Gründe. Da gibt es ja diesen Influencer, Mr. Beast, der eine eigene Schokomarke gegründet hat, der selber, glaube ich, 250 Millionen Follower hat. Philipp, wenn du mir diese Frage stellst, dann musst du es auch ertragen, dass ich dir jetzt eine Antwort gebe. Ja, also ist, glaube ich, ein cooles Unternehmen, steckt Historie hinter, das mag ich. Die haben einen coolen Markenauftritt, die haben eine gute Geschichte. Ob das jetzt ein Investment ist, das möchte ich jetzt gar nicht, also das möchte ich euch jetzt gar nicht sagen. Ich glaube, KGV irgendwie um 20 ist jetzt auch nicht super billig. Aber wir haben da gute Erfahrungen gemacht, rein was das Optische und was das Auftreten angeht und die Leute fressen. Und die Akzeptanz der Leute, genau. Ja, okay. So, wolltest ein ganz anderes Unternehmen. Ein ganz anderes Unternehmen und zwar Nike, wie auch immer. Ja, genau, weil ist ja auch, also das ist ja so ein typisches Unternehmen, wo alle sagen, hey, Qualitätsunternehmen, die sind auch bei allen namhaften Fonds eigentlich so mit drin, also bei wirklich geilen Fondsmanagern, auf die ich, also so ein Terry Smith von Fundsmith hat Nike drin. Also eigentlich sehr viele gute, hochrangige. Die letzten Kilometer ist der Sprit bei Familie Stieglitz ausgegangen. Da haben sie sich die Nikes angezogen und sind die letzten Kilometer gelaufen oder was? So ist es, so ist es. Und die Aktie hat sich halbiert. Und gerade weil wir in Deutschland ja auch Adidas haben und jetzt natürlich auch mit dem Ausrüsterstreit auch für die Nationalelf. Also das ist schon eine Aktie, das hat mich schon interessiert, wie es da aussieht. Und man muss schon sagen, es ist sehr auffällig, die tragen alle Nike. Also hier hat man ja ein bisschen das Thema, ne? Oh, Schuhe geht eher Richtung On, ja, diese On-Schuhe, die auch echt cool sind, gibt es in Amerika auch, haben auch viele, aber Nike ist da wirklich überall vertreten und die sind ja auch alle sportverrückt und musst echt mal gucken, so Basketball, Baseball, Amerikaner. Football, ja, ob die jetzt alle dick sind, weiß ich nicht, aber die ganzen Sportarten, die Ausrüstung, das ist eigentlich alles Nike und das, ja, also das ist da schon eher eine Luxusmarke und das war schon eher so eine Bestätigung, dass das Unternehmen ist, was halt schon Relevanz hat. Ja, und an jeder Ecke irgendwie zu finden war. Ne? Und wie gesagt, dann eher so als im Premium-Bereich als jetzt irgendwie so ein kleiner Schuhladen um die Ecke. So. Wahnsinn. Also wirklich unterhaltsam. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, du bist mit deinem Urlaubsbericht soweit durch. Ich habe mich jetzt bemüht, das ja. schnell und zusammenfassend zu machen. Wir machen eine zweite Folge nur für uns, Nick. Die veröffentlichen wir nicht. Ja. Aber ihr lieben Hörer, wenn ihr das jetzt tatsächlich bis zum Ende durchgehalten habt, ja, dann waren natürlich viele nette Anekdoten, viele Geschichten. Aber ihr müsst euch mal bitte wirklich eine Sache auf der Zunge zergehen lassen. Wenn ihr noch nie darüber, wenn ihr noch nie in einen Fonds investiert habt, wenn ihr euch noch nie am Aktienmarkt bewegt habt, wenn ihr alle denkt, das ist Zockerei, das sind wilde Sachen, stellt euch bitte vor, euch würden diese Unternehmen gehören. Stellt euch vor, ihr wärt unfassbar reich und ihr hättet Anteile an Sixt, McDonald's, Walt Disney, Hershey, Tesla, Chipotle, Nike, egal. Wirklich, stellt euch vor, ihr wärt CEO von diesen wunderbaren Unternehmen, wo das eine vielleicht mal gerade ein bisschen besser läuft als das andere, wo jedes so mit seinem Problemchen zu kämpfen hat, wo aber, glaube ich, jeder von uns sagen würde, wenn auch nur ein Unternehmen davon einem wirklich gehören würde, dann würde man, Nick würde sagen, oberkörperfrei durch Bünde hupend fahren. Also ja. Und genau das ist das doch, ihr Lieben, wenn ihr in Fonds, in Aktien investiert. Ihr werdet wirklich Anteilseigner am Produktivvermögen dieser Welt. So müsst ihr das Ganze sehen. Und dann interessiert euch vielleicht auch nicht die kurzfristige Entwicklung, wenn mal aufgrund von irgendeiner Krise, sei es hausgemacht, sei es extern, scheißegal, der Aktienkurs sich mal wirklich halbiert oder wie auch immer. Ihr besitzt diese Unternehmen von Welt, die eine Historie haben, weil der Disney, wie Nick immer sagt, der, also wirklich... So muss man Geldanlage begreifen, so muss man das verstehen und deswegen finde ich das auch immer schön, Nick, dass du uns mit auf deine Reisen nimmst. Ich erinnere mich, du warst ja auch mit uns in Asien, hast da berichtet und das ist immer ganz, ganz toll, weil es halt wirklich das Ganze entzaubert, in die Alltagsökonomie zurückholt und greifbar und investierbar macht. Genau deswegen reden wir ja auch immer wieder über Einzeltitel. Ne? Das genau aus dem Grund, Philipp, also jetzt haben wir ja doch das Highlight am Ende dieser Folge. Also jeder, der dran geblieben ist, hat sich ja dann doch gelohnt, Philipp. Also das hast du echt cool zusammengefasst. Es geht wirklich darum, ein Gefühl dafür zu bekommen, was machen wir eigentlich hier? Wir investieren in tolle Unternehmen und mal ganz ehrlich, ob Trump, wie du sagst, ob Trump Präsident wird oder Harris oder was auch immer, ob wir eine Rezession für 2-3 Jahre bekommen, ey, diese Unternehmen, die wird es weitergeben und die Leute werden weiter Disney geil finden und weiter die Schokolade essen und wenn es mal ein Jahr 5% weniger ist, wen interessiert das? Also das muss man eben auch sagen und vielleicht das noch zum Abschluss. Immer wieder haben wir Kunden, die sagen, aber ich möchte jetzt nicht in einen Aktienfonds investieren. Was ist, wenn der mal nichts mehr, wenn der auf Null fällt und pleite ist? Leute, wenn ihr einen Fonds habt, wo 50 von diesen geilen Unternehmen drin sind, wie realistisch ist das denn, dass diese 50 Unternehmen alle von einem Tag auf den anderen komplett pleite sind, dass dieser Fonds nichts mehr wert ist? Also das ist ja auch völlig an den Haaren herbeigezogen. Also wirklich diese Sicht eher auf die Unternehmen sehen, langfristig denken. Das machen die übrigens selber auch. Ich habe jetzt gerade den Geschäftsbericht von Pernod Ricard gelesen. Ja, haben dieses Jahr auch oder im letzten Jahr 6% Umsatzrückgang gehabt. Ist aber ein tolles Unternehmen und es gibt einfach Themen. Manchmal sind es Währungseffekte, manchmal ist es irgendwo, dass eine Regierung hier wie in China eingreift und dann können, also da gibt es genug Themen. Aber wenn die langfristig guten Plan haben, werden die auch langfristig erfolgreich sein. Und Philipp, ich würde sagen, das haben wir schon deutlich überzogen, soll ich mal mit einem Zitat enden und dann die Folge schließen? Ja, das wäre super. Ich würde noch mal ganz kurz. Würde ganz kurz nochmal einen Fonds-Tipp mit droppen, weil ja, alle Leute sagen, Mensch, ja, also ich habe jetzt wirklich ganz schnell, das ist die Idee ganz schnell gekommen, ich weiß nicht ganz, ob das wirklich, wie viel hier wirklich zu dem Thema heute passt. Ich habe hier einen Fonds mal gedroppt von Peak Tee, der Peak Tee Premium Brands, weil ich finde, der ist wirklich sehr gut anfassbar, den kann man gut erleben. Sind nicht mal 50% Amerika drin, ja, also von daher, jeder, der sagt, oh, Amerika darf nicht zu übergewichtet sein, der findet sich da vielleicht wieder. Und ich sage mal wirklich nur ein paar Titel, American Express, Adidas, Visa, Hilton, Apple, Ferrari, L'Oreal, Lindt. Also ich könnte noch weitermachen. Das ist vielleicht mal so eine Idee, wenn man sagt, ich möchte gerne mit den Unternehmen mich identifizieren können, die ich da einkaufe, findet man die in vielen guten Fondsprodukten und beispielsweise als kleine Idee Peak Tee Premium Brands A0ET47. Keine Anlageempfehlung, aber das ist vielleicht noch wirklich zum Schluss. Und jetzt haben wir, oh Gott, wir machen die Stunde voll. Stieglitz, komm, bring mal ein gutes Zitat. Ich bin gespannt, was du vorbereitet hast. Du bist ja, übrigens also, sehr gut vorbereitet gewesen. Großes Lob an dich. Ich hab tatsächlich kein Zitat vorbereitet, sondern wie? Ich habe jetzt gerade spontan an so, eins okay. gedacht. Ja, ja, nee, also, ich habe jetzt nichts vorbereitet. Es passt jetzt auch nicht so richtig zum Investment oder so ein bisschen nur, aber mein Zitat heute, es passt halt zum Reisen. Reisen ist der schönste Weg, um Geld auszugeben und trotzdem reicher zu werden. Toll. Ah, hervorragend. Und ich hoffe, Nick, dass du weiterhin für uns, für unsere Geldlehrer auf Reisen gehst, dass du da keine Kosten und Mühen scheust. Vielen, vielen Dank an dich und an deinen Urlaubsbericht und an deine liebe Frau. Ganz liebe Grüße. Ja, ich freue mich darauf, auf die nächste Folge. Und ihr Lieben, bleibt dran, wenn es euch gefallen hat, dann drückt mal kräftig auf die 5-Sterne-Bewertung. Schickt uns eine Mail, schickt uns gerne mal ein Feedback, ob ihr sagt, oh Leute, das war ganz schön viel Gequassel jetzt hier, eine Stunde brauche ich euch echt nicht hören, kommt auf den Punkt. Ihr könnt auch vorspulen. Ja, oder doppelte Geschwindigkeit hören. Ne? Ja, ja, genau. Meine ich ja, genau. Okay. Aber, ja. Also wir halten das aus. Wir brauchen auch solche Rückmeldungen. Und ansonsten, wenn ihr Themenwünsche habt, kontakt@geldlehre.de, das ist die Mailadresse. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen und sagen, passt auf euch auf. Passt auf euren Reisen auf, dass das Geld nicht leer ausgeht. Ich glaube, Stieglitz, das war ganz schön teuer bei dir wahrscheinlich. Ja, er sagt gar nichts mehr. Also, macht's gut, ihr Lieben, bis bald und ciao, ciao. Das war Geldlehre, der Podcast für deine finanzielle Bildung. Damit dein Geld nicht leer ausgeht, abonniere den Kanal und schalte auch nächstes Mal wieder ein. Geldlehre, das Original und nur echt mit Doppel-E.